Dropkick Drama 181, herzlich willkommen, da sind wir wieder. Letzte Woche hat es leider mal wieder nicht so weit, haben wir es nicht so weit gebracht. Diese Woche sind wir wieder da. Hallo Thomas. Bonjour Armbanduhr, du klingst ein bisschen weit weg. Ich klinge ein bisschen weit weg, nee, das kann eigentlich nicht sein. Das ist unmöglich. Ein bisschen Hall irgendwie? Ich bin eigentlich an der gleichen Stelle wie immer. Es ist eigentlich nicht so viel Unterschied. Dann macht das bestimmt Weihnachtszeit aus. Genau. So, erstmal, wir haben heute noch einen zweiten Advent, ist das richtig? Heute ist noch der. Nee, heute ist kein Advent. Der zweite Advent war am letzten Sonntag und morgen ist der dritte Advent. Genau. Das heißt, ich kann heute nur zwei Kerzen anmachen. Zwei Kerzen darfst du anmachen. So, zwei Kerzen sind an. Aber auf dem Feuer. Muss aber auf den Brandschutz achten. Ne? Klar, Brandschutz. Ja. In meinem Studio ist alles Bach hier. Dass zu irgendwelchen Feuergeschichten kommt und dann kommt Mick Foley vorbei und dann wird er durch den Tisch gestiert. Oh, WrestleMania 22 gegen Edge. Das war ein tolles Match. Ja, gut. Was haben wir heute vor? Heute ist natürlich... Heute wollen wir auf jeden Fall, weil wir das ja seit ewigen Zeiten nicht mehr gemacht haben, TLC, ein WWE Pay-Per-View tippen. Und ja, wir haben heute eigentlich... Das Ergebnis ist ja immer bekannt, am Ende gewinne immer ich. Ja, da werden wir nochmal drüber sprechen. Ich glaube, am Ende, jetzt so die letzten Tipps, die wir getätigt haben, ist war schon ein bisschen her, weil ich glaube, die habe ich immer gewonnen. Also wir haben heute eigentlich drei Programmpunkte. Wir werden gleich anfangen mit einer kurzen Besprechung der drei Fragezeichen-Folge, wie wir das vor zwei Wochen gesagt hatten. Ich kann mich schon kaum noch erinnern, aber du wirst mich dann wohl erinnern. Dann möchten wir nochmal gucken auf TNA Lockdown in San Antonio. Wir hatten uns ja schon gefreut. Mit ganz Emden werden wir nach Lockdown zu Lockdown fahren. Das wurde uns jetzt leider von TNA Seiten gestrichen, das funktioniert nicht mehr, darauf werden wir auch noch eingehen und dann als Main-Event werden wir natürlich TLC tippen. Ja, und dann haben wir noch ein paar News. Ja, ich muss zugeben, ich habe keinerlei Wochenshow geguckt diese Woche. Das ist die perfekte Vorbereitung auf den TLC-Tipp. Dafür habe ich mich vorbereitet. Ich habe die letzten beiden Wrestling Observer mal versucht auf dem Kindle zu lesen und habe dabei festgestellt, das geht perfekt. Wenn man einfach den Wrestling Observer, so wie da auf der Website veröffentlicht wird, einfach als Textdatei irgendwie in Notepad kopiert und dann direkt auf den Kindle packt als Textdatei, ist das perfekt formatiert, als wenn das ein gekauftes Kindle-Buch wäre. Ja, es gibt ja auch dementsprechend bin ich ziemlich gut auf aktuellem Stand. Es gibt ja auch gewisse Programme, mit denen man sich solche Kindle-Bücher erstellen kann. Aber okay, du hast die Sendung ja auch nicht gesehen, dementsprechend können wir die auch nicht bewerten. Ich habe einige Videos mir angeguckt. Also ich habe schon einiges gesehen und ich habe eine Sendung komplett gesehen. Mhm. Diese Woche. Okay. Sie sagen welche? Ja, bitte. Rate mal welche. NXT. Wie bist du da denn rausgekommen? Das stimmt. Ja, ich habe nur geraten. Dachte ich mir so. Ja, weil das so die einzige ist, die man ja auch komplett frei verfügbar bekommt. Ja. So. Die ist übrigens sehr, sehr gut. Mhm. So, lass uns mal zu der Eulen 3 Fragezeichen kommen. Folge 158, die drei Fragezeichen und der Feuergeist. Das war passt. In der Opa, ne? Genau, das passt. Oba Calibro oder so. Calibra, ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube Calibra. Ja, ich habe die Hülle hier leider nicht mehr liegen. Das ist Vorbereitung pur. Das war eine Folge, also worum ging es? Die drei Fragezeichen wurden aufgesucht, ich glaube von irgendeinem Mädel. Beziehungsweise erstmal wurde Peter fast von, also die drei Fragezeichen kamen von irgendeiner, eine Veranstaltung von einem Alien-Forscher. Genau, ein Vortrag von einem Alien-Forscher. Dann wurde Peter von einem Auto angefahren. Weil die waren mit dem Fahrrad unterwegs und es hat übelst geregnet und die wollten ganz schnell fahren und dabei ist er zu schnell gefahren. Da liegt eine Botschaft für alle Fahrradfahrer in dieser Aussage. Ja, gut, dass ich so vorbin und kein Fahrrad fahre. Und dann trafen wir auf einen... Vorsichtig fahren. Es fällt der Satz in diesem Segment. Kein trockenes Hemd ist ein Unfall. Ja, von diesem sehr sympathischen Autofahrer, der dann auch direkt weitergefahren ist, weil er ja noch einen Termin hatte. Das fand ich übrigens ein bisschen komisch in dieser Folge, dass Peter fast überfahren wurde, aber er sich die ganze Zeit bei diesem Autofahrer entschuldigt. Ich weiß nicht, passt doch so ein bisschen zu Peter, oder? Ja, weil... Also entweder er regt sich total drüber auf oder er entschuldigt sich sehr stark. Man hat sich halt für die entschuldigende Variante. Auf jeden Fall... Entschuldigen Sie, dass Sie mich fast überfahren haben. Nö, entschuldigen Sie, dass ich Ihnen vors Auto gefahren bin. Ja, ja. Aber ein bisschen komisch fand ich es trotzdem. Naja, und dann treffen die drei noch auf ein Mädchen, das sowieso zu ihnen wollte. Und dieses Mädchen ist von der Oper, ist dort neu angestellt und. Das war jetzt aber kein Zufall, das passt so logisch, weil sie waren schon in der Nähe vom Opernplatz, vom Schrottplatz, nicht vom Opernplatz, vom Schrottplatz. Ja, ist auch relativ egal, auf jeden Fall. Das Mädchen meint, es Egal würde. ist es nicht, man muss ja die Folgen auch Ja, selbstverständlich, aber nicht. in sich logisch Aber nicht in einer Kurzkritik. Auf jeden Fall, Ach so, das. das wird eine Kurzkritik, ja, das wird eng werden, zeitlich. Ja, auf jeden Fall, das Mädchen sprach oder spricht von einem Wesen, das sie in der Oper gesehen hat. Ja, und jetzt kommen diese komischen Zusammenhänge mit Aliens und so weiter. Dieser Alien-Vortrag, das ist doch alles sehr seltsam. Ich weiß nicht, diese Zusammenhänge in dieser Folge, die sind so seltsam und obskur und irreal. Ich weiß nicht. Also anfangs fand ich die Folge noch sehr interessant. So real sind die doch gar nicht. Also anfangs fand ich die Folge noch Nee, sehr, sehr von gut. diesem Alien-Forscher, um die Alien selbst geht's ja nicht. Anfangs fand ich die Folge noch sehr, sehr gut, als die drei Fragezeichen dann mehrmals unten in diesen Kellergewölben in der Oper waren, um sich da umzusehen, dieses Wesen getroffen haben, als sie da vorher noch sich die verschiedenen Leute in der Oper angeguckt haben, also nur durch die Opernvorstellung gelaufen sind. So viel wollen wir aber ja auch nicht verraten. Naja, auf jeden Fall, da fand ich die Folge noch gut, weil da war es so eine Folge, da ist eigentlich nicht viel passiert, da hat man sich Zeit genommen, ein bisschen Untersuchung und so weiter, wie in den alten Folgen sozusagen. Da fand ich es noch gut. Weil das ist leider in allen neuen Folgen, da wird einem nicht mehr so viel Zeit gelassen für einfach ein bisschen Untersuchung und so. Da wird immer so viele Ereignisse hinterher und hinterher und es passiert zu viel, es wird zu viel versucht. Die Folge kommt von Marco Sonnleitner. Also, Das natürlich. weiß ich nicht, aber da kenne ich mich Die den Folge, Autoren kenne also. ich mich auch nicht aus. Da weiß ich auch nicht, wer gut und wer schlecht ist. Das heißt, die Befürchtung trifft dann doch noch ein, die Folge wird total wirr und dann passieren doch so viele Sachen. Und irgendwie in den letzten zwei, drei Checks, da passieren so viele Sachen. Also es werden Zusammenhänge zwischen diesen Alien-Sachen und der Oper gezogen und dann kommt noch ein bekannter Mensch aus Rocky Beach da. Extra. Moody. Moody. Ja, Moody, Nachname weiß ich nicht mehr. Ja, genau. Während der Folge auch einmal besuchen, wobei ich finde, dieser Besuch bei dem ist schon ein Highlight. Ja, auf jeden Fall geht es bei dem dann noch um ein Buch, das er laut Gerüchten, die in Rocky Beach rumgehen, immer bei sich trägt, in dem die Hälfte aller Geheimnisse Rocky Beach wohl drin stünden. Und dann werden da sehr seltsame Zusammenhänge gezogen und irgendwie ist. Die Folge nimmt sich zur Hälfte ganz viel Zeit. Das ist toll. Dann passiert nochmal nicht so viel. Und dann passiert auf einmal alles. Und dann genauso viel wie alles passiert, muss dann sofort auch die Auflösung kommen. Und das ist. Da kommen dann Zusammenhänge raus, die sind einfach obskur. Wie ich das schon gesagt hatte. So, also so obskur fand ich das gar nicht. Ich fand es zum Ende ziemlich, ziemlich schrecklich, muss ich Relativ zugeben. sohn war, weil es war ja diese, lass mich mal überlegen, ob ich das noch zusammenkriege. Diese eine Mitarbeiterin, die da an der Garderobe oder als Platzanweiserin in der Oper arbeitet, die schon von Anfang an so ein bisschen komisch Ja, wirkte. aber nicht alles verraten, Thomas. Nur eine Wieso Kurzkritik. nicht? Nein. Du sollst nur deine Meinung wiedergeben, nicht den Inhalt Die zu hat sehr. ja was mit dem Moody zu tun. Und der Moody wiederum und sie zusammen, die haben was zu tun mit einer CD des Alienforschers. Ja, das ist Und was man auch also. sagen muss, dieses Monster in der Oper hat nichts mit den Aliens zu tun. Also mir hat, muss ich jetzt, also gerade jetzt fällt mir auch vieles wieder ein von der Folge, obwohl ich die ja jetzt seit 1,5 Wochen dann nicht mehr gehört habe. Mir hat es mir eigentlich ganz gut gefallen. Am Anfang war mir das auch alles zu kompliziert, aber ich fand, da waren ausreichend interessante Stellen drin, dass ich die meistens höre ich diese neuen Folgen nur einmal und dann nicht wieder. Aber da waren ausreichend interessante Stellen drin, dass ich die zwei bis dreimal gehört habe und mir hat sie ganz gut gefallen. Mag aber auch daran liegen, dass ich ja seit längerer Zeit nicht mehr so richtig viel gehört habe und das dann vielleicht so, dann dachte ich, naja, dann hört man endlich mal wieder drei Fragezeichen, dann findet man das automatisch vielleicht schon ein Stück besser. Ja, das ist wahrscheinlich auch so. Ich Mir gucke hat sie gut gefallen, also für mich Daumen nach oben. an der Stelle nochmal auf Amazon.de. Da gibt es ja auch immer Kritiken, wie viele Sterne Durchschnitt die nette Folge da noch hat. Letztes Mal waren es nicht so viel. Guck nochmal. Also die Kritiken, ich weiß nicht, hatte ich das letzte Mal schon gesagt, auch bei den Folgen, die Nummer ausgeliehen hattest. Die Kritiken eigentlich von so gut wie fast allen neuen Folgen sind immer ziemlich schlecht. Ja, das liegt aber auch daran, dass die Folgen nicht besonders gut sind. Also man kann das nicht generell sagen, da sind noch Folgen zwischen, die kriegen 4 Sterne. Das stimmt aber nicht. Also ich habe zum Beispiel auch nochmal diese Fußballfolge, die ich von dir bekommen habe, mit diesem Fußballspiel und dem Erpresser da am Handy gehört. Die ist auch sehr gut. Die ist okay, aber es gibt viel bessere. Die hat glaube ich, noch schlechtere Kritiken bekommen. Also man kann ja zum Beispiel gucken, 155, 157, 4 Sterne, 154 sogar 4,5. Die Folge Feuergeist hat 3 Sterne im Durchschnitt bei 20 Bewertungen. Ich dachte auch, als ich anfing, die zu hören und im Hinterkopf hatte, dass die bei Amazon nicht so gut da wegkam, ich glaube, die hatte eine Zeit lang sogar nur 2,5 Sterne Durchschnitt, dachte ich auch, okay, woran liegt das? Ich finde die jetzt eigentlich ganz gut und irgendwie ist die auch gar nicht wir. Man nimmt sich Zeit. Und dann kam diese typische Markus Sonnleitner, ich hau mal alles rein, was mir gerade in den Kopf kommt und dann wird das absolut obskur und macht keinen Sinn mehr und ich werde mir die Folge nicht nochmal angucken. Ich fand es zum Ende hin schrecklich. Der Anfang war wirklich vielversprechend. Ich fand nicht, dass es, irrational oder so? Obskur und irreal. Ich fand auch, dass die Sachen in sich alle ineinander gegriffen haben. Also es war in sich schlüssig. Die haben ineinander gegriffen, aber es wirkte... An der Stelle da dieses Geblitze aus dem Raum, dass es dann der Kopierer war, mit dem man dieses Buch kopiert hat. Das fand ich in sich... eine gute Auflösung, das hat mir gut gefallen. Ja, aber also es hat in sich gepasst, also aber es war ganz unnatürlich konstruiert. Also es waren Zusammenhänge, nee, die möchte ich, das wäre für 2-3 Folgen gegangen, aber nicht in einer Folge zusammen. Also von mir bekommt die Folge höchstens 2,5 Sterne für eine sehr gute erste Hälfte, aber das Ende ist nein. nein, das wollen wir so nicht. Ja, hat mir gefallen. Was ist denn die nächste Folge, kommt erst im Januar, ne? Ja, Nacht der Tiger oder so ähnlich. Es gibt aber momentan noch eine ganz interessante Sache von... Dieser Adventskalender, da erzähl mal was. Von André Minninger geschrieben, ein Adventskalender, genau, jeden Tag einen Track und am Ende ergibt das eine Folge. Letztes Jahr gab es das ja mit die drei Fahrzeuge und die Geisterlampe, also jeden Tag eine in sich abgeschlossene Kurzgeschichte. Dieses Jahr sind es 24 Tracks, die eine Geschichte zusammen ergeben, ein großes Hörspiel, das geht dann letztlich auch fast 3 Stunden. Ich habe mir da den Staffelpass gekauft. Für 15 Euro, aber ich habe mir die noch nicht angehört. Ich werde mir die am Ende komplett in einem anhören. Wo hast du denn einen Staffelpass gekauft? Hörspiel24.de. Ach so. Für 15 Euro. Ich habe nur gesehen, dass das irgendwie bei 7 Digital und Amazon gibt, aber da ich bis zum 24. gar nicht sozusagen die letzten 4 Tage habe ich gar keinen Computer, der mir zur Verfügung steht, habe ich gesagt, kaufe ich jetzt erstmal nicht. Und vielleicht leitet Mirko mir das ja mal aus, wenn er sich das kauft. Und dann höre ich das noch. Die Idee finde ich gut. 3 Stunden ist natürlich, das ist natürlich sozusagen, oh, da muss man aufpassen. Hoffentlich wird das dann nicht zu langatmig. Es ist von André Minninger geschrieben, okay. Das gibt schon mal Hoffnung. Wir werden sehen. Was? Es ist von André Minninger geschrieben, das gibt Hoffnung. Es ist keine Marco Sonnleitner-Geschichte, das ist schon mal sehr positiv. Was? Weil der Sonnleitner, das ist nämlich so ziemlich der schrecklichste Autor der Fallzeit überhaupt, der momentan allerdings leider auch sehr, sehr viele Folgen schreibt. Muss man leider zugeben. Was war denn die Folge vor dem Feuergeist? Feuergeist ist 158 oder? Ja, das müsste, warte, ich gucke gerade nochmal bei Amazon, das hatte ich. Das ist 157 im Zeichen der Schlangen. Die Folge könnten wir dann mal für die nächste Folge, für die nächste Dropkick Drama Folge notieren. Sag mir mal ganz kurz, was da ungefähr passiert. Daran erinnern. Ne, das möchte ich jetzt gerade gar nicht. Auf dem Cover ist auf jeden Fall diese goldene Schlange. Ne, nur mal einmal, wenn du auf Amazon bist, vielleicht die ersten 2 Sätze oder so. Ja, einen Moment. Nur, weil dann kann ich dir sagen, ob ich da mitreden kann oder nicht. Auf dem Schrottplatz laufen die Vorbereitungen für eine große Auktion auf Hochtouren. Plötzlich erscheint ein bedrohlicher Riese und beauftragt die drei Detektive mit einem geheimnisvollen Fall. Die Spur führt immer tiefer in längst vergangene Zeiten. Skinny Norris, ne? Ich weiß es nicht mehr, ehrlich gesagt. Ich notiere mir die an der Stelle mal. Das ist doch die Folge da mit... Ja, doch, das ist die Folge mit Skinny Norris. Die ist gut. So, ich notiere mir das. Die wird dann nächste Woche besprochen. Ich kann mich nicht mehr so gut wie an Feuergast dran erinnern, aber ist ja auch schon länger her. So, die ist für nächste Woche notiert. Gut, dann hätten wir den Programmpunkt durch. Dir ist klar, dass ich nächste Woche nicht in Hannover bin, ne? Ja, das ist richtig, okay. Aber das verhindert das ja eigentlich nicht. Bitte? Das verhindert das ja eigentlich nicht. Hoffe ich. Nächste Woche bin ich in Emden. Da werde ich nicht Da weiß ich noch nicht, ob ich da aufnehmen kann. Okay, das werden wir dann ja sehen, sonst verschieben wir das dann noch. Nähern uns ja auch Weihnachten. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, da werde ich zum Thema Wrestling, ja, das kommt drauf an, doch. Da werde ich vielleicht sogar einiges wissen. Weil ich bin ja noch, 3 Tage bin ich ja dann noch, ja doch, vielleicht sogar. So, dann haben wir noch was. Ich eine Website finde, wo man legal ganz normal den Pay-Per-View kaufen kann. Ich hätte ja jetzt dadurch, du kannst. Montag Urlaub habe, könnte ich ja eigentlich TLC gucken. Und zwar, da brauche ich aber eine Website, wo man irgendwie eine Wiederholung gucken kann. Ja, TLC wird schwierig. Ich glaube, das geht nur in Amerika. Gibt's nicht irgendwie eine deutsche WWE-Seite, wo es so ein Replay gibt? Nee, das geht nur in Amerika. Ja, für 15 Euro oder so. Das geht nur in Amerika. Da kannst du kaufen kann. Kannst du vergessen, geht nur in Amerika. So, dann kommen wir zu dem nächsten Punkt. Wie könnte man das live quasi? Live ist das gleiche, geht nur in Amerika. Geht beides nur in Amerika. Korrekt. Das ist ja blöd. So, der nächste Punkt. TNA Lockdown 2013, weiterhin in San Antonio im... Auch keine, also es gibt ja sonst so diese... Kneipen und Cafés, wo sie sowas übertragen, aber da habe ich hier noch nie gesehen. So, TNA Lockdown 2013 mit dem Alamo Dome, wenn ich da den richtigen Begriff noch habe. Ja, das ist ganz interessant. Ja, letzte Woche haben wir noch drüber gesprochen, inwieweit TNA das schaffen will, 60.000 Leute in ein Stadion zu bekommen. Und wir haben noch drüber gesprochen, wir könnten ja mit ganz Emden dahin fahren, 35.000 Leute plus. Ja, das ist ganz interessant, was TNA da jetzt gemacht hat. Ja, im Emden wären 50.000. Ja, oder noch mehr. Auf jeden Fall. TNA hat letzte Woche den offiziellen Saalplan rausgebracht. Und ja, das ist sehr interessant. Ich werde das mal als Titelbild zu dieser Folge hinzufügen. Auf jeden Fall hat man das so geregelt, dass man in den rechten Teil der Halle ein 10.000er-Bereich einbaut. Das Stadion. Ja, genau. Ein 60.000er-Stadion, man baut sich einen Teil da rein, der wahrscheinlich so um die 10.000 Leute dann fasst. Vielleicht 15.000. Hast du das mit den 10.000 irgendwo gelesen? Nee, das ist jetzt ungefähr von mir geschätzt. Weil im Wrestling Observer von Dave Meltzer stand drin, die werden wahrscheinlich die Halle in einem Setup machen für 4.000 Leute. Habe ich heute noch gelesen. Oh, ja, das ist noch interessanter. Das sah jetzt auf dem Saalplan nicht so aus, das würde aber natürlich noch mehr Sinn machen, ja. Ja. Ja, du musst ja gucken, wenn du von oben aufs Stadion guckst, siehst du ja diese ganzen hohen Ränge nicht und die benutzen ja überhaupt keinen von diesen hohen Rängen. Da ist natürlich eine sehr, sehr große Anzahl an Plätzen. Ja, ist richtig. Ich habe mir ja den Saalplan angeguckt. Deshalb täuscht das von oben vielleicht ein bisschen. Aber soll ich dir was sagen? Die kriegen die 4.000 auch nicht voll. Das könnte schwierig werden. Das Problem ist allerdings, wir mal die Preise. Ja, eben. Es wurde anfangs gesagt, ab 15 Dollar gibt es Tickets. Und die Tickets fangen bei 86 Dollar an und gehen fast bis zu 500 Dollar hoch. Erste Reihe, fast 500 Dollar. Das bezahlt auch kein Mensch. Ja, also bei WWE kann ich das ja halbwegs noch verstehen. Aber bei WWE auch nur bei WrestleMania. Ja, eben. Auch für, weiß ich nicht, was gibt's denn sonst so, Royal Rumble auch, aber jetzt, was weiß ich, No Way Out oder was, irgendwie so ein 0815 Pay-Per-View, da würde ich auch für den ersten Reihe nicht 500 Dollar bezahlen. Nö, richtig, also das ist ja jetzt auch der wichtigste TNA Pay-Per-View. Der zweitwichtigste. Also im Prinzip ist das, also für die Zuschauerzahlen ist es meistens das, was am meisten gekauft wird, ja. Aber TNA selber sagt ja immer noch, Bound for Glory ist das Wichtigste und Lockdown ist dann quasi so eine Art Royal Rumble, muss man sagen. Also Ja, aber mit dieser Verlegung in der Stadion haben die aber jetzt wohl mehr oder weniger selber gezeigt, was sie meinen, was wichtiger ist. Wir wissen ja noch nicht, was sie mit Bound for Glory machen. Vielleicht gibt es da ja auch sowas dann. Der ist ja ein halbes Jahr später, da kommt ja dann die Ankündigung frühestens in 3 Monaten. So, jetzt möchte ich aber mal eine ernste Frage stellen. Du, also, weißt du, was die auch machen könnten? Ich möchte, warte mal ganz kurz. Ja, warte mal. Ja. Die könnten ja Lockdown und Bound for Glory am selben Tag machen. Oder machen sie Lockdown auf der einen Seite des Stadions und Bound for Glory auf der anderen Seite? Jetzt muss ich gerade an diese wunderbaren Matches zurückdenken, in denen WWE immer 2 Ringe hatte. Das war WCW. Ja, genau, WCW. Mir fällt der Name dieses Matches nicht mehr ein. Mir fällt es auch gerade nicht ein. Das waren nicht Wargames. Wargames war ja im Käfig. Wobei, es gab auch Wargames im Käfig mit 2 Ringen. Teilweise auch. Ja. Wargames waren doch auch in 2 Ringen. Ja, genau, im Käfig und dann mit 2 Ringen. Aber es gab auch einmal so ein Match, das gab es aber nur ein einziges Mal, glaube ich, bei WCW. Ja. Das so wirklich in 2 Ringen und ich glaube, das war irgendwie auch so eine Art Royal Rumble. Das hatten wir uns mal zusammen angeguckt. Zum Ausscheiden. ausgeschieden ist in den anderen Ringen. Genau, das war doch auf dieser WCW-DVD. Genau, das war Starcade oder irgendwie sowas drauf. Genau, das haben sie nur einmal gemacht, das war nicht so richtig erfolgreich. Das war, man könnte sagen, eine relative Katastrophe. Ja, aber lustig anzugucken. Ja, ja, das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Ja, jetzt möchte ich mal ernst... Wo du sagst, TNA und Pay-Per-View, ganz kurz noch. Es gibt ja jetzt tatsächlich, TNA wird ja die Anzahl der Pay-Per-Views im nächsten Jahr reduzieren. Ja. Das heißt, die gehen, glaube ich, runter von 12 auf 10. Wobei die am liebsten sogar runter wollen auf 8. Sodass sie dann zum Beispiel vor Lockdown, weil Lockdown trifft das, glaube ich, zum ersten Mal zu. Die haben, glaube ich, im Januar irgendein Pay-Per-View. Dann ist Lockdown im März der nächste Pay-Per-View. Sodass sie zumindest 2 Monate haben, um die Kämpfe aufzubauen. Und so ähnlich wird das bei Bound for Glory auch. Das finde ich eigentlich eine gute Sache. Ja, das an der Stelle ist wirklich was Sinnvolles, wo wir auch mal sagen können, okay, machen wir so. Ja. Jetzt ist die Frage, inwieweit sich die TNA-Offiziellen dabei gedacht haben, okay, wir machen das, um die Matches besser aufbauen zu können. Oder wir machen das, weil die Pay-Per-Views eh keiner mehr kauft. Ja, das mit denen eh keiner mehr kaufen, das hätten sie ja dann schon längst machen müssen. Das Problem, was sie haben, ist, die haben mit diesen Fernsehfirmen, also diese Cable-Anbieter da, die nicht einzelne Fernsehkanäle, sondern diese Netzwerke, die diese Pay-Per-Views verkaufen, da haben die solche Knebelverträge, dass die nicht einfach mal sagen können, wir machen jetzt mal 2 weniger, weil sonst müssen die ganz, ganz viel Strafe zahlen. Und an der Stelle möchte auch noch... Diese Pay-Per-View-Kanäle, die brauchen natürlich Material, um ihren Kanal zu verkaufen. Ja, an der Stelle sei auch noch eine kleine News losgeworden. TNA, die Zusammenarbeit zwischen TNA und Sky, die hört auch in 2013 auf. Also TNA Impact sowie die Pay-Per-Views werden dann von Sky auch nicht mehr in Deutschland gezeigt. Das heißt also TNA in Deutschland gar nicht mehr TV-präsent. Ach, das wusste ich gar nicht. Wo hast du das denn her? Von Moonsault oder wo? Das habe ich von direkt von Power Wrestling. Also von der Website. Von der Website oder kaufst du die Zeitung? Nö, ich kaufe die Zeitung nicht. Von der Website. Aha. Und stand da auch irgendwie warum? Einfach nur wegen Geld oder weshalb? Das kann ich dir nicht sagen. Nicht an. Vielleicht, also manchmal ist sowas ja auch eine Chance, was ich nicht schlecht finde, wenn beispielsweise dann TNA sagt, naja, damit wir wenigstens da gesehen werden können, dann sollen sie das halt frei alles auf Eurosport zeigen, inklusive der Pay-Per-Views. Das finde ich super. Ja, das hat ja UFC mal mit UFC 99 gemacht, die in Deutschland war, das war sehr cool. Ja. Ich kann nur leider DSS, was ich nicht empfangen kann. Das wäre mir lieber, wenn es Eurosport wäre. Ja, gut. Jetzt sind die weg. Ich kann mir auch bald nicht vor... Also es müsste echt eine extrem geringe Anzahl gewesen sein, die TNA Pay-Per-Views in Deutschland gekauft hat. Das muss wirklich eine extrem kleine Anzahl gewesen sein. Ja, wahrscheinlich hat Sky einfach durchgerechnet, ne? Wie viel wir dafür bezahlen und wie viel das... Ich weiß nicht, ob man die extra bezahlen musste oder ob die dann... Die WWE, da muss man ja nochmal 15 Euro dann zusätzlich zu der Grundgebühr von Sky zahlen. Musste man. Musste man TNA auch. So war. Musste man. Ja. John Morrison ist zurück. Ja, ich möchte erst noch was zu TNA sagen. Achso, sag mal was zu TNA. Eine ernste Frage in Seiten dich. Okay, jetzt wollte TNA zeigen, okay, wir können auch, was die WWE macht, ne? Und sagen, okay, wir buchen auch ein 60.000er Stadion. Dann denkt man erst, okay, wie wollen die 60.000 vollbringen? Dann machen die da irgendwie so einen kleinen Bereich mit, wie du meintest, irgendwie 4.000 Leuten. Okay, jetzt hauen die Ticketpreise hoch. Ich weiß nicht, in 2 Wochen werden sie merken, dass sie da vielleicht so 100 Leute reinkommen. Bei den Preisen, wenn überhaupt. Das kauft wahrscheinlich niemand. Niemand kauft ein $500-Ticket. Die werden wahrscheinlich dann alle nach oben gehen. Ja, mit TNA, also merken, mit den Preisen funktioniert das nicht. Und muss irgendwie die Preise senken. Ich meine, wenn jemand ein $500-Ticket gekauft hat, können sie die nicht einfach verschenken. Dann müssen sie irgendwie die Preise senken und so weiter. Dann haben sie am Ende nicht wirklich viel eingenommen. Jetzt frage ich dich, TNA ist ein wirklich kleines Unternehmen. Die haben eh nicht so viel Geld. Wie wollen die das irgendwie schaffen, da aus dem Stadion irgendwie rauszugehen, ohne am Ende total pleite zu sein? Ich habe zwar wenig Ahnung davon, wie viel es kostet, so ein Stadion zu buchen mit 60.000, aber das, wenn die da 2.000 Leute reinbekommen, da können sie doch das Geld nicht wieder mit reinholen. Also gewinnen werden sie damit natürlich nicht machen, aber ich vermute mal schon, dass sie von Anfang an auf diese 4.000 kalkuliert haben. Ja, aber man muss auch auf die Preise achten. Ich meine, die kalkulieren ja aber jetzt wahrscheinlich auch auf die Preise, die aktuell sind, aber das kauft ja so keiner. Ich bin mir nicht sicher, das wundert mich auch, weil vielleicht stimmt das auf dieser Webseite auch nicht, weil Antonio auch relativ stark so mexikanische Fans sind. Und TNA arbeitet ja auch mit dieser mexikanischen Liga AAA zusammen. Da ist jetzt gerade ja wieder auch Jeff Jarrett beim Einsatz und die tauschen öfter mal aus. Und was ich mir hätte vorstellen können, ist, dass die dann von dieser Firma AAA vielleicht sogar 2-3 Matches holen, von mir aus auch als Dark Match, und dann für quasi die Mexikaner oder die halt Fans von dem mexikanischen Wrestling sind, dass sie denken, dass sie da ganz viele Tickets verkaufen. Aber dann müssten sie die Tickets wirklich für $10 bis $15 verkaufen. Ja. Und das meistens die Leute sind, die einfache Arbeit machen, die nicht so viel Geld haben. Deshalb, sowas hätte ich mir vorstellen können. Was sie ja mit diesen Preisen vorhaben, das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, vielleicht stimmen auch die Preise auf der Webseite nicht. Mhm. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass die da auch so ein großes Drumherum machen wollen, dass sie da irgendwie so eine Fan-Expo oder so vielleicht am Tag vorher. Ja, das werden sie machen. Es wird da wieder diese VIP-Veranstaltung und so weiter geben, wie TNA das jetzt ja auch versucht aufzubauen, auch letztes Jahr schon bei Bound for Glory, wie WWE das ja immer vor den wichtigen Events jetzt macht. Vielleicht hoffen sie ja, dass sie dann so viel bei diesen Sachen, so viel Merchandising und sowas verkaufen, dass sie damit plus minus null rauskommen. Und dann können sie, wenn sie das ein bisschen gut aufbauen und das gut aussieht im Fernsehen, können sie hinterher behaupten, wir waren da im Alamo Dome, ohne zu sagen, dass wir aber nur ein 18. oder was weiß ich von dem Stadion benutzt haben und benutzt das als Marketing. Also es ist mir wirklich relativ unmöglich mir vorzustellen, wie die mit vielleicht 2.000 bis 4.000 Leuten das Stadion so aussehen lassen wollen, dass sie es gut verkauft haben. Ich meine, man kann ja auch so keine das von oben zeigen oder so, dass es dann gut aussehen würde. Das kann man ja so alles nicht machen. Das würde dann ja ganz elendig aussehen. Die werden dann ein Setup haben, als wenn das in der Halle wird. Und die werden sicherlich nicht sagen, wir haben 4.000 Leute in einem 60.000 Leute Stadion. Ja, klar. Aber man muss es ja zumindest so aussehen lassen, als wäre es erträglich viel. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen, so einem großen Stadion. Ja, ist ein bisschen komisch, also. Weiß ich auch nicht, was sie da vorhaben. Habe ich aber ja beim letzten Mal schon gesagt, das ist sehr mysteriös. Ich weiß es nicht. Bin sehr gespannt, wie es dann aussieht. Also aber TNA bleibt auch TNA. Dementsprechend kann ich mir auch nicht vorstellen, dass sie dann so gute Kameraeffekte und Kameraführung da dann einbauen werden, als dass es dann wirklich so aussehen würde. Bei WWE könnte ich mir noch vorstellen, okay, das sind Leute, die wissen, was sie machen. Bei TNA, das kann ich mir nicht vorstellen. Das wird am Ende wahrscheinlich ganz lächerlich aussehen. Nee, das glaube ich nicht. Die hatten einmal in Texas irgendwie sowas. Das war zwar eine größere Halle, kein Stadion, aber da haben die das auch geschickt. Ja, das war bei Bound for Glory am 12.12.2012. Da kann ich mich noch dran erinnern. Quatsch, nicht am. Das war am 11.11.2011 natürlich. 2012 war ja jetzt erst vor ein paar Tagen. Wobei, nee, ich glaube, es war auch nicht. Es war, glaube ich, am 10.10.2010. Ich glaube, das war dieses Datum. Da hatten die ganz viel mit geworben und das war dann Bound for Glory in einer größeren Halle. Das war allerdings auch wirklich eine gute Veranstaltung, muss man sagen. Und da haben sie es relativ geschickt mit der Abdunklung der oberen Ränge und so gemacht. Und vielleicht wir werden sowas Ähnliches wieder versuchen. Ob es gelingt, werden wir dann erst sehen. Ich weiß ja nicht, wie dann zum Beispiel die Lichtverhältnisse sind. Wenn es natürlich ganz hell ist, wenn die anfangen, dann können sie das nicht verstecken, dass das schlecht aussieht. Dann wird das nichts. Und dann müssen sie ja auch noch irgendwie das ganze Gerüst von Entrance und so weiter aufbauen. Also das ist ja auch alles mit Aufwand. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie die sich das geldlich vorstellen, aber okay. Also die werden auf jeden Fall keinen Gewinn machen, das ist klar. Die Frage ist, ob sie so viel Verlust machen, dass sie wirklich Schwierigkeiten bekommen. Und das glaube ich ja nicht, weil diese Firma, ich weiß nicht, wer ist das, Viacom oder was, diese Firma von der Dixie Carter, von dem Vater von der Dixie Carter, die pumpen da ja das Geld rein. Solange die Geld geben, haben die mit solchen Sachen keine Schwierigkeiten. Es ist übrigens angekündigt schon, also beziehungsweise da tendiert man hin, beim Pay-Per-View Jeff Hardy gegen Austin Aries um den Titel zu zeigen. Nochmal? Da tendiert man hin. Also das war ja jetzt schon bei den letzten beiden Pay-Per-Views, das müssten ja dann fast bis, du meinst jetzt bei Lockdown? Ja, genau, bei Lockdown. Dann müssten die ja bis März das noch weitermachen. Also ich finde es ein gutes Match, also von daher hätte ich da jetzt nichts dagegen, aber ja, man tiert da so hin und wie das bei Lockdown Tradition ist, müsste man das dann ja in einem Steel Cage Match zeigen, dann gibt es so das Lockdown Match und so weiter. Also an sich ist es ja schon ein interessanter Pay-Per-View, aber ja, Stadion ist schon ein bisschen übersteigert. Ja, Lockdown und Bound for Glory sind die beiden Pay-Per-Views, wo man immer denkt, das sind die man sich gut angucken kann. Ja. Wobei das Leiter-Match zwischen Jeff Hardy und Austin Aries jetzt bei diesem, nicht bei dem letzten, sondern bei dem Pay-Per-View davor, das habe ich jetzt auf YouTube gesehen, das ist sehr, sehr gut. Ja, also wenn ich mir vorstelle, wie wir in 30 Jahren, wenn wir in 30 Jahren zurückgucken werden auf Geschehnisse des Wrestlings, im Wrestling-Business und dann diesen Eintrag sehen, März 2013, TNA, Lockdown, 2000 Zuschauer in einem 60.000er Show, ich denke, da können wir einfach nur sehr, sehr genüsslich drüber lachen. Ja, das war hier ja, als sie in Hannover mit TNA waren, in der AWD Arena, nicht Arena, sondern AWD Hall. Da war es ja auch so, die war ja auch bei weitem nicht ausverkauft, da war im Prinzip nur die Hälfte. Und haben ja dann auch viele gesagt, hier der lokale Wrestling-Promoter, der Ecki Eckstein, hätte die Halle wahrscheinlich voller gekriegt. War es da Weil nicht man sogar sagt, so, gut, dass. die Qualität der Matches da, die war trotzdem sehr gut. War das nicht so, da hätten so 8, 10.000 Leute reingepasst und da waren so 200 wirklich nur da? Ja, nee, ganz so ist es nicht. Ich glaube, da gehen 6.000 hin und es waren vielleicht, weiß ich nicht, 400 oder so da. Naja, gut, das sind jetzt aber War natürlich noch immer noch, ganz andere. es war immer noch sehr peinlich, aber nicht ganz so radikal wie Na, das. das ist jetzt natürlich eine ganz andere Dimension, ne? Ich meine, 6.000 Halle, da kann ich auch halbwegs verstehen, aber ein Stadion direkt. Naja. Also das habe ich ja auch gesagt, das verstehe ich auch nicht. Aber gut, vielleicht wird man ja irgendwann mal ein Interview mit Dixie Carter lesen und sie wird dann irgendwie eine komische Begründung geben. Und dann versteht man. Ja, irgendwas müssen Sie sich dabei ja gedacht haben. Es ist zwar schwer Vielleicht hat jetzt. ja Hulk, vielleicht hat ja Hulk Hogan gesagt, er wollte immer mal wieder, schon mal wieder nach San Antonio. Mach das mal. Und wenn Hogan was sagt, ich glaube, dann machen die auch ziemlich viel Blödsinn. Und dann hinterher hat er sich gedacht, ach, das war ja eigentlich nur ein Scherz. Jetzt haben die das Stadion schon gebucht. Jetzt kann ich ja nicht mehr sagen, dass das nur ein Scherz war. Das lesen wir dann in der aktualisierten Biografie von Hulk Hogan. Oh ja, wie viele gibt's da schon? Fünf? Sechs? Immer mal wieder, ne? Alle 2 Jahre wieder. Zwei Bücher gibt es, glaube ich, schon. So, ich lese ja gerade eine kleine Neuigkeit. Wir müssen ein bisschen auf die Uhr achten. Wir sprechen ja die ganze Ja, Zeit. wir machen gleich weiter. Aber Ich habe du noch wolltest eine Sache, warte kurz. die News nicht hören. Ja, warte kurz. Ich habe noch eine News dazu, warum Sky und TNA da diese Schwierigkeiten gibt. Und zwar, Sky und TNA stehen zwar weiter im Kontakt, aber die Liga aus Nashville beabsichtigt eine andere Vermarktungsstrategie ihrer Shows für den deutschen Markt. Die wollen vielleicht irgendwie so ein On-Demand-Webseiten-Thema aufsetzen. Ich weiß es Klingt nicht. das? Aber das wäre auf jeden Fall was Feines. Also ich würde mich auch wirklich sehr, sehr freuen, wenn WWE das mal machen würde, dass man die Sendungen und vor allem auch die Pay-Per-Views wirklich im Internet on demand gucken kann hier in Deutschland. Ja, die haben ja mit dieser einen deutschen Webseite, wo man zumindest die Ausschnitte von den Shows sieht, haben sie ja schon mal den richtigen Schritt gemacht. Jetzt müssen sie es mal konsequent bis zu Ende machen. Ja, aber das sind ja wirklich nur Ausschnitte. Ne? Also ich meine, ich würde auch irgendwie, weiß ich nicht, 5 € im Monat oder so, um die Wochenshows im Internet on demand vernünftig gucken zu können, vollständig in HD, das wäre ja okay. Naja. So, dann. Das wird wahrscheinlich Sky nicht zulassen, aber TNA, wenn die jetzt nicht mehr bei Sky sind, könnte natürlich irgendwie was in dieser Richtung machen. Ja, ist richtig. So, dann darfst du jetzt deine News einmal. Ich habe heute mit Überraschung, als ich diesen Wrestling Observer gelesen habe, gelesen, dass John Morrison, der mit echtem Namen John Hennigan heißt, unter seinem echten Namen demnächst bei Dragon Gate ein Match bestreiten wird. Das erste Match seit langer Zeit, weil Bei er Dragon persönlich wohl irgendwie unbedingt mal gegen einen japanischen Wrestler kämpfen wollte. Gate. Das wird dann wohl darauf hindeuten, dass er tatsächlich irgendwie Rückkehr zu WWE oder irgendwie mal TNA, dass da nichts in Planung ist. Und das soll aber nicht, dass er da fest zu dieser japanischen Firma Dragon Gate kommt, sondern das soll wirklich nur ein Einzelmatch sein. Oh, okay. Oh, das klingt ganz interessant. Schade, gut. Wäre besser, wenn er zur WWE zurückkehrt. Ja, klar. Aber. Habe ich auch gedacht, dachte ich, schade. Und dann habe ich noch gesehen als zweite News, dass von The Rock jetzt etliche Termine bei Raw das sah so aus, da waren glaube ich drei Termine angegeben, also die Ja, das ist, Daten nee, das ist damit sogar noch anders. Der soll direkt vor Royal Rumble. nach dem Royal Rumble jede Sendung bis WrestleMania mitmachen. Und unter Umständen auch bei No Way Out dann wirklich einen Auftritt haben. Das habe ich nicht gelesen. Das, was ich gelesen habe, waren drei Termine im Januar vom Royal Rumble und dann stand da noch und Elimination Chamber. Elimination Chamber ist No Way Out, oder? Genau, das ist ja, also ich glaube, in Amerika In hieß der es, in Amerika heißt es Art Elimination No Chamber Way und in Out. Deutschland haben sie es jetzt auf Elimination, No Way Out. das Englische. Ja. Genau. Und dann stand, wie gesagt, da stand dann noch drin, Elimination Chamber auch. Da dachte ich, ach, da hat er da vielleicht auch sogar ein Match. Aber da stand noch nichts von Raw-Termin. Das kommt mir auch komisch vor, weil der ja doch, das würde ja bedeuten, dass er im nächsten Jahr bis die ersten 3 Monate keine einzige Filmaufnahme hat. Das würde eigentlich zu seinem Filmrhythmus, den er im Moment so hat, gar nicht passen. Es wird interessant zu sehen sein. Wäre auf jeden Fall schön, wenn der wirklich dann mal Woche für Woche da wäre. Ja, die Frage, ab wann sich das dann abnutzt. Ne? Ich finde schon 3 Mal vor Royal Rumble. Die ersten beiden Male wären super. Das 3. Mal muss man sich schon, dann wird es schon langsam knapp. Vor allen Dingen so eine 3 Stunden Raw ist ja auch ziemlich langweilig. Und ja, du, das ist, ich meine, das ist ein, nicht auf einmal auch da mit rein. Das ist ein Wrestler, der gegebenenfalls bei WrestleMania ein Titelmatch bestreiten wird. Dementsprechend finde ich das nur richtig, dass der wirklich Woche für Woche da sein wird, zu sehen sein wird. Da finde ich da noch nichts von abnutzen. CM Punk ist auch jede Woche da, da reden wir auch nicht von abnutzen. Es muss halt so. Ja. Wenn nun eine Abnutzung stattfindet, sehen wir nur, dass The Rock nicht mehr so das ist, was er mal war. Also ich meine, das muss halt auch irgendwo. Wollen wir mal gucken. So, es gibt jetzt übrigens auch noch die Spoiler, dass Mark Henry vielleicht heute bei TLC seine Rückkehr haben könnte. Heute? Mhm. Bei TLC, beziehungsweise morgen Nacht dann. Morgen Sonntag. Sind immer die WWE-Pay-Per-Views. Genau. Das schon jetzt noch irgendwas anderes. Nicht. Nein. Achso, das hab ich zum Beispiel nicht gehört. Aber bei TLC ist ja wohl das eine Match mit zwischen Randy Orton und der Rio fällt ja wohl aus, weil Orton sich verletzt hat, ne? Ja, das steht nicht mehr auf der Karte. Genau. Und Orton soll wohl nicht Heel-Turn bekommen. Ja, das deutet sich ja schon einige Zeit lang an. Also beim letzten Pay-Per-View hat es ja angefangen. Orton versucht wieder den Punt durchzusetzen und so weiter. Ja, das finde ich aber auch gut. Und dafür gibt es Diskussionen, ob der Rio nicht einen Face-Turn durchmacht. Ja, das könnte schwierig werden, zugegebenermaßen. Die wollen unbedingt einen Mexikaner als Face haben, um ja, den mexikanischen Markt gut abzudecken. Und Rey Mysterio ist ihnen selber wohl zu oft jetzt irgendwie nicht da. Das stimmt allerdings, ja, das stimmt. Mit Sin Cara hat das nicht so richtig geklappt bisher, deshalb denken sie, na, dann machen wir das mal mit Alberto Del Rio. Mhm. Das könnte ja dann sein, dass wenn die beiden jetzt tatsächlich dann eine Feder haben, ich weiß nicht, wie lange jetzt der Orton verletzt ist, ob das nur der Pay-Per-View ist und ob er dann die Woche danach schon gleich wieder da ist oder ob das was Schlimmeres ist. Wenn die dann ein Match haben, dass sie versuchen, so in so einem Match so ein, dass Randy Orton einen Heel-Turn macht und gleichzeitig Del Rio und Face-Turn, wie sie das damals bei Bret Hart und Stone Cold gemacht haben. Ich denke, das schaffen sie nicht. Ich weiß es nicht. Es könnte sehr, sehr schwierig werden. Also ich meine, mit Randy Orton ist gar kein Problem. Und Randy Orton als Heel finde ich eh viel, viel, viel besser, als Randy Orton das als Face überhaupt irgendwie schaffen könnte. Die meisten sind besser als Heels, ne? Also Mist finde ich als Heel auch besser. Ja, wobei Mist das jetzt auch als Face durchaus gut geschafft hat. Teils. Die Ausschnitte, die ich gesehen habe, waren ziemlich peinlich. Aber ich freue mich auch, dass ich habe heute, das habe ich allerdings nicht gelesen, sondern gehört in einem Podcast, dass bei Tribute to the Troops waren die Muppets dabei und da gab es irgendwelche Interviewsegmente zwischen Miss und den Muppets. Mhm. Das klang so furchtbar, das wird sicherlich unfreiwillig komisch. So, wir tippen mal. WWE Tables, Letters and Chairs vom 16.12.2012 aus dem Barclays Center in Brooklyn, New York. Wir tippen heute nur TLC, ne? Die Slammys tippen wir nicht. Nee, hör bloß auf. Die Slammys werden übrigens dieses Jahr... Am Montag. Die Slammys... Hast du dir die App runtergeladen? Die Slammys werden in diesem Jahr von dem Publikum gewählt. Das heißt, wir werden ganz viele Face-Gewinner sehen. Das könnte relativ schrecklich werden. Das weiß ich nicht. Das kann natürlich auch sein, weil man ja diese WWE-App erst installieren muss, weil man ja nicht auf der Webseite, sondern nur in dieser App voten kann. Dass das wirklich nur dann die Hardcore-Fans sind und da könnte ich mir schon vorstellen, dass dann CM Punk ganz gut auch bei wegkommt. Ich tendiere dazu, dass wir ziemlich schrecklich. So, das Pre-Show-Match bei TLC. Man hat sich immer sehr drauf gefreut die letzten Male, ging zumindest mir so. Dieses Mal ist die Freude nicht ganz so groß, denn wir sehen einen Number One Contenders Battle Royale for the Divas Championship. Yippie. Und es treten an AJ Lee, Alicia Fox, Oksana, Caitlin, Natalia und Tamina Snuka. Wer gewinnt da, Thomas? Oder soll ich anfangen? Kannst du nochmal die Namen vorlesen? Ja, ich fange auch direkt mal an. Also erstmal über. Ja, ich fange. Norris ist Champion, das heißt, wir suchen jetzt eine Herausforderin für Eve Torres. So, und die Namen sind folgende: AJ Lee, Alicia Fox, Oksana, Caitlin, Natalia und Tamina Snuka. Tamina würde ich potenziell das zusprechen, allerdings sind dann beide, sowohl Eve als Tamina, Heels. Das passt nicht, dementsprechend nehme ich jetzt AJ und ich denke, AJ würde dann auch vielleicht den Titel gewinnen und dann könnte man AJ gegen Tamina Snuka machen. Das würde Sinn machen, die beiden haben da eh schon so ein paar Angriffe hinter sich. Ich würde auch auf AJ tippen. Von den anderen, da ist keiner, also, nee, das passt gar nicht. Der Phoenix ist nicht dabei, oder? Gibt es die eigentlich noch? Ich würde fast jetzt gerade mit Nein beantworten, aber ich weiß es auch nicht. Es ist, also, manchmal schon ein bisschen mysteriös. Sie muss ja wohl eine schwere Verletzung haben. Okay, haben wir beide auf AJ getippt. Gut, es gibt ein Number One Contenders Tables Match for the WWE Tag Team Championship, worauf ich mich sehr freue. Das könnte sehr unterhaltsam werden. Team Road Scholars gegen Rey Mysterio und Sin Cara. Du fängst an. Muss ich mal überlegen, wer jetzt gerade aktuell die Tag Team Champions sind. Das ist Team Hell No. Dann müssten ja normalerweise da dieses Team, normalerweise müssten dann die Heels gewinnen. Road Scholars. Das würde mir, wo ist denn eigentlich der PPV, in welcher Stadt? In Brooklyn, New York. Also ein gutes Publikum wieder, was hoffentlich schön für die Heels jubelt. Mir besser gefallen, wenn Sin Cara und Rey gewinnen. Ich befürchte aber fast, da das nicht so richtig passt und da die auch so jetzt relativ lang, glaube ich, nicht mehr in den Shows waren, weil Rey wieder irgendwie weg war. Ich würde mal tippen auf Road Scholars. Ich tippe auch auf Road Scholars, aber ich befürchte es nicht. Ich freue mich darauf. Ich finde das Team nämlich sehr, sehr gut. Damien Sandow und auch nicht schlecht, Cody Rhodes. Ich finde eigentlich, fast als Einzelkämpfer besser als als Tech-Team. Ne, ich finde die sehr, sehr gut so. Das gefällt mir. Also man hat Cody Rhodes jetzt so einen schönen Schnurrbart. Naja, das stimmt allerdings. Also das muss man nicht kommentieren. Das spricht für sich. Ich hab das Bild gesehen. Ja, das spricht für sich. So, dann haben wir ein United States Championship Match. Antonio Cesaro, weiter ein Champion, trifft nochmal auf R-Truth in einem weiteren Singles Match. Da bin ich wieder dran. Ich tippe auch nochmal auf Cesaro und damit auf das Ende dieser Storyline. Ich weiß nicht, R-Truth momentan. Man könnte mal, also der ist auf jeden Fall wieder im kleinen Push, denn der ist ja wieder zu sehen, aber ich glaube, auf Antonio Cesaro setzt man einiges und ich glaube, der bleibt auch Champion. Ich glaube das auch und ich finde das auch gut so und ich finde den auch wirklich hervorragend und da scheint die WWE auch recht hinter ihm zu stehen, obwohl ja häufig bei den Matches ist dann relativ ruhig ist, aber da scheinen sie wohl die Geduld zu haben, dass sie wirklich erkannt haben. Ja, das ist auch gut so. Wollen wir nur hoffen, dass das Match zwischen beiden jetzt nicht wieder so relativ langweilig ist, wie es bei dem letzten Pay-Per-View war? Ja, mal gucken. Also, Atus ist immer von der Tagesform abhängig. Da kann sehr gut sein, da kann aber auch einige sehr öde Sachen. Ja. Und Cesaro ist eigentlich immer gut. Mhm. So, das nächste Match ist ein weiteres Singles-Match, Intercontinental Championship-Match. Kofi Kingston, Titelherrtag, trifft auf Wade Barrett. Da bist du da mal wieder zuerst dran. Wenn ich nach meinen persönlichen Wünschen gehe, würde ich jetzt sagen Wade Barrett. Mhm. Weil ich finde, das müsste noch ein bisschen mehr gepusht werden. Und er hatte ja, glaube ich, neulich mal irgendwie was verloren, wo ich dachte, das muss er noch nicht verlieren. Ich überlege gerade aber, ob ich dann nicht zu viel Heels tippe. Ja, da gucke ich auch schon gerade drauf hier auf meinem Zettelchen. Seltsamerweise gefallen mir die Heels immer besser, aber das... Ja, das ist so bei uns. ist ein bisschen komisch und ich tippe mal auf Kofi. Ich tippe auf Kofi Kingston. Weil ich am Ende nochmal auf Heels tippe, deshalb tippe ich jetzt mal hier auf Face. Ich tippe auch auf Kofi Kingston. Es ist das erste Match zwischen den beiden. Das heißt, man kann das noch ein bisschen in die Länge ziehen. Nicht direkt Wade Barrett den Titel geben, sondern vielleicht ist beim nächsten Pay-Per-View. Da hoffe ich dann noch drauf. Royal Rumble. Wobei Royal Rumble müssen die Kämpfe vielleicht wieder bei einer Raw. Da wird kein IC-Teil. Nee, vielleicht ja bei Raw oder so. Ich tippe auch drauf, dass Kofi Kingston den Titel noch behält. Das ist das erste Match zwischen denen. Na, jetzt verliert er den noch nicht. So, dann haben wir ein Money in the Bank Ladder Match. Es geht um den Money in the Bank Vertrag von Dolph Ziggler und das Match ist gegen John Cena. Ja, das ist, ich glaube, diese Paarung, bevor die festgesetzt wurde, hatte ich schon mal erwähnt, so vor 2-3 Folgen, dass ich befürchte, dass es vielleicht dazu kommen könnte. Und ja. Das finde ich eine Katastrophe. Also ja, finde ich auch. Also das Match selber, da freue ich mich drauf. Ich mich auch. Sagen, das wird, glaube ich, ein hervorragendes Match. Denke ich auch. Könnte auch Match des Abends werden. Ja. Ja, das ist absoluter Quatsch. Das ist so typisch Vince Russo, nur dass in der Rolle von Vince Russo an dieser Stelle Vince McMahon ist. Ja. Einfach so mal aus Jux und Dollerei Money in the Bank-Koffer. Das ist ja auch dann, der Dolph Ziggler sieht natürlich jetzt auch aus wie der letzte Idiot. Dann hätte er halt, nachdem das bekannt geworden ist, mindestens nochmal seinen Koffer irgendwie versuchen sollen einzulösen oder so, bevor er ihn verliert. Aber ja. Das macht alles keinen Sinn. Nee, das ist blöd. Das erinnert an das Match zwischen RVD und irgendjemand anderen. Das, na, ich glaube, RVD und Shelton Benjamin. Ich glaube, zwischen denen gab es das auch mal, oder? Ja. Das kann sein, da kann ich mich aber jetzt nicht mehr dran erinnern. Das war ein tolles Match. Wahrscheinlich verdrängt, weil es auch so furchtbar war. Nee, das war ein gutes aber, Match. Aber ich habe mir auf den Videos dieses Promo von Dolph Ziggler angeguckt, was er am Anfang von der aktuellen Raw gehalten hat. Mhm. Und muss sagen, er hat sich auch in seinen Promos sehr verbessert. Mhm. Und also ich würde mir wünschen, ich tippe auch auf Dolph Ziggler. Schön, dass du das schon mal vorweg nimmst. Vielleicht. Bitte? Ich bin eigentlich zuerst, aber ist okay. Ne, du hast doch vorhin zuerst. Ich habe das ja alles schön notiert, also eigentlich bin ich ja zuerst. Ja, dann machen wir gleich andersrum. Okay. Danach. Also, ich hoffe ja, dass sie Dolph Ziggler jetzt wirklich ins Main Event pushen und dann können sie hier ja irgendwas machen, dass was für sich AJ eingreift oder was auch immer und Cena dann nicht ganz so blöd aussieht, aber ich hoffe doch, dass nicht Cena diesen Money in the Bank Koffer gewinnt. Ja, jetzt können sie jetzt zwei Sachen machen. Jetzt können sie sagen, okay, wir gehen total mit den jungen Fans und wir sagen wirklich, okay, John Cena hatte so lange nicht mehr den Titel, der bekommt jetzt das All the Money in the Bank Briefcase und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was sie damit machen wollen. Was passiert denn? Dann gibt's. Können sie ja gar nicht. Wenn er den einlöst und CM Punk ist verletzt bei Royal Rumble, gut, die können natürlich irgendwie so einen Superskandal machen, dass bei Royal Rumble The Rock den Titel gewinnt und danach direkt Cena reingerannt kommt, Koffer einlöst und dann den Titel sofort von The Rock wieder zurück. Ja, das werden sie nicht machen, weil die plädieren ganz stark mit Rock auf WrestleMania und so weiter. Ich weiß nicht, was können sie damit machen? Dann hat Cena bei WrestleMania den Titel und Rock, weil er den so komisch verloren hat mit Money in the Bank, fordert ihn dann bei WrestleMania zum Titel heraus. Ja, ich weiß nicht, was wollen sie damit machen? Irgendwie John Cena bekommt den Titel von CM Punk und am Ende läuft es bei WrestleMania auf The Rock gegen John Cena aus, twice in a lifetime oder so, keine Ahnung, also es macht irgendwie keinen Sinn. Ja, in dem Fall wäre halt nur die Begründung, nur der Titel halt und dieses komische bei Royal Rumble, dieser komische Titelwechsel halt. Ja, also entweder die machen das so oder die sagen halt wirklich, okay, wir werden jetzt mal die Internetfans ein bisschen auf die Schippe nehmen und werden die wirklich glauben machen, dass wir so blöd werden und John Cena den Koffer wiedergeben. Und letztlich gewinnt Dolph Ziggler doch. Das ist jetzt die Frage, was sie machen werden. Das ist schwierig zu beantworten. Du hast auf Dolph Ziggler getippt. Wir haben noch keinen Unterschied. Ich will eigentlich nicht auf John Cena tippen. Der hatte auch schon mal den Money in the Bank Koffer. Und ich glaube, das wird auch mein Abgrund sein, jetzt auf John Cena zu tippen. Aber ich tippe jetzt einfach mal auf John Cena. Okay. Ja, dann bin ich auch mal gespannt. Aber es kann ja sein, dass es nicht der letzte Unterschied ist. Wir bewegen uns jetzt auf die letzten 10 Minuten zu. Ja. Und die letzten zwei Matches. WWE World Heavyweight Championship Match, ein Chairs Match. Big Show Champion trifft ein weiteres Mal auf Sheamus. Ja, ich fange da jetzt nochmal an. Ja. Das ist auch wieder schwierig. Das ist das Chairs Match. Ja, ich fange da jetzt nochmal an. Ja. Das ist auch wieder schwierig. Big Show hat den Titel jetzt seit 1-2 Pay-Per-Views. Also theoretisch würde ich meinen, okay, Sheamus bekommt den wieder. Ja. Andererseits. Big Show hat den noch nicht so lange und ich glaube, man möchte Big Show jetzt auch mal vielleicht so seinen letzten Title-Run geben und so weiter und der kann hier einfach nur so kurz sein. Andererseits will man sicherlich auch nicht mit Big Show als Champion in WrestleMania. Da könnte man dann den Titelwechsel irgendwie beim Royal Rumble bringen. Oder so. Ich weiß nicht, ist schwierig zu sagen. Also eigentlich würde ich meinen, dass es Sinn machen würde, Sheamus den Titel wieder zu geben, aber ich möchte auch nicht, dass. Ich glaube auch nicht, dass sie Big Show den so schnell wieder wegnehmen. Überlegt die ganze Zeit, was könnten sie denn danach als Fehde machen? Weil ja, ich habe allerdings auch keine Ahnung, was sie dann mit dem Royal Rumble-Gewinner machen wollen, wer das ist. Gegen wen könnte Sheamus kämpfen und gegen wen könnte Big Show kämpfen? Ja, ich habe keine Ahnung, wen sie als Royal Rumble-Gewinner, wer da einquatschen könnte und so weiter. Ich habe echt keinen Plan, wie sie das jetzt in Richtung WrestleMania alles machen wollen. Ich weiß nicht mal, wie es halt ist, Royal Rumble. Da muss ja noch ein anderer Herausforderer. Und bei Royal Rumble ist da eigentlich dann der Titel, der verteidigt wird. Ja, eben. So, ich mache jetzt einfach mal... Ich mache jetzt einfach einen weiteren Risikotipp und ich tippe auf Sheamus. Ich tippe auf Big Show. Okay. Ich glaube auch, dass sie dem vielleicht doch ein bisschen länger noch, obwohl eigentlich müsste ich auch auf Sheamus tippen, weil ich im letzten wahrscheinlich eher zu dem Heels tendiere. Ja, jetzt hast du schon Big Show. Ich tippe aber auf Big Show. Ich könnte mir auch, also wenn die ernst machen mit dem Alberto Del Rio Face Turn, das könnte ich mir auch ganz gut vorstellen. Alberto Del Rio gegen Big Show oder so. Mhm. Das wäre für mich auch okay und das wäre auch mal eine Paarung, die man noch nicht so furchtbar oft gesehen hat. Das fände ich okay. Mhm. Auf Big Show. Okay. Ist notiert. So, da haben wir den Main Event wahrscheinlich. Six-Man Tag Team TLC Match. Das Match kann nur durch Pinfall oder Aufgabe beendet werden. Das ist auch komisch beim TLC, oder? Ja, das ist irgendwie total schrecklich, oder? Also ich habe mir ja die ganze Zeit gedacht, was soll das denn? Warum sind denn dann die Leitern da, wenn ich den Pinfall zeige? Ja, ja. Oben auf der Leiter einen Pinfall zeigen, oder was? Und gar keine Motivation, da irgendwie auf die Leiter zu gehen. Tja, man hat diese tolle Stipulation eingebaut. Gut, das war nun natürlich nicht geplant, das muss man dann WWE zugute halten, dass das durch die Verletzung die Operation von CM Punk dann erst zustande kam. Ja, naja, trotzdem, das ist jetzt keine dramatische Entscheidung, da hast du jetzt ja sicherlich auch keine Ewigkeiten drüber gesessen, bis du auf die Idee gekommen bist, das vielleicht zu machen. Ja, das fiel mir jetzt gerade so ein. Ja, siehste, und die WWE macht das ja beruflich, die Leute, die da arbeiten, dementsprechend hätte man da schon was erwarten können, naja. So, Ryback und Team Hell No treffen auf die drei Mitglieder von The Shield. Und du fängst an zu tippen. Ja, also, ich glaube, zwei Dinge sind wichtig. Ich glaube, erstens ist wichtig, wenn, ich bin mir nicht sicher, wie WWE The Shield sieht, ob die drei Leute wirklich aufbauen wollen. Ja. Dann, glaube ich, ist das ganz wichtig jetzt, dass die gewinnen. Mhm. Oder ob The Shield nur dafür da ist, dass Ryback zeigen kann, was er für ein Monster ist. Und dass er die quasi alleine besiegt. Also wenn Ryback gewinnt, was ich mir vorstellen könnte, dann kommt, glaube ich, so eine Situation, dass irgendwie Daniel Bryan und Kane verletzt oder wodurch auch immer ausscheiden und dass er quasi am Ende allein gegen drei kämpft und die drei besiegt. Und dann ist The Shield natürlich sofort, bevor sie überhaupt noch gut werden können, dann sind die natürlich sofort tot. Wenn WWE das aber ernst meinen mit The Shield und die wirklich vernünftig aufbauen wollen zu ernsthaften Konkurrenten, dann müssen die eigentlich gewinnen. Und da hätten sie ja in so einem Match auch eine Chance. Sie könnten ja dann Daniel Bryan covern. Sie müssten ja Ryback nicht covern. Von daher tippe ich mal und hoffe mal auf The Shield. Ich habe mir dieses eine Video mit dem Interview angeguckt. Das fand ich sehr, sehr gut. Mhm. Und dann habe ich ja NXT gesehen. Und das Interessante ist ja, der Seth Rollins von The Shield, der ist ja NXT-Champion. Hast du mal NXT in den letzten Wochen, Monaten gesehen? Ich habe es mir mal letzte Woche vorgenommen, aber ich habe es nicht gemacht. Nein. Das ist eine ganz interessante, das hat überhaupt nichts mehr mit diesem alten NXT, was ich kann. Ja, es ist auch in so einer kleinen Arena, das habe ich mal gesehen, das fand ich ganz interessant. Es ist eine kleine Arena, es gibt auch einen NXT-Champion, das ist der Seth Rollins, der spielt. Und es gibt ganz normale Storyline und Fäden, es gibt bei den meisten Matches, beim Main Event jetzt, war zum Beispiel Main Event dann Titelkampf von diesem Seth Rollins gegen Jinder Mahal. Mhm. Da hat zum Beispiel dann Jim Ross zusammen mit William Regal kommentiert, was auch großartig war. Und die haben dann wirklich 15 Minuten für ihr Match bekommen. Und das war ein ziemlich gutes Match. Mhm. Also, das ist eine Show, die finde ich ganz interessant. Da fand ich aber wiederum interessant, dass bei dieser NXT-Show The Shield oder so gar nicht vorkam. Und Seth Rollins aber als Babyface gekämpft hat. Bei The Shield weiß ich noch nicht, ob die jetzt Heel oder Babyface sind. Scheint mir mehr auf der Heel-Seite zu sein. Ja. Obwohl ich die gut finde. Aber ich tippe auf The Shield. Mhm. Ja, die sind auf jeden Fall auf der Heel-Seite, weil sie jetzt ja gegen Ryback angehen. Ryback wird überraschenderweise wirklich sehr, sehr, sehr vom Publikum bejubelt. Ja. Ryback hat in einem Interview gesagt, er möchte John Cena Nachfolger werden. Also in Sachen. Ja, er möchte größer und besser werden als John Cena. Genau. So, jetzt sag mal deinen Tipp. Ja, du hattest auf The Shield getippt? Du tippst auch auf The Shield, habe ich das verstanden? Nee, ich hatte nur gefragt, ob du auf The Shield, ja. Ich tippe so auf The Shield. Ja, ja. Ich glaube, die WWE ist da so in so einem Zwiespalt. Zum einen wollen die auf jeden Fall Ryback als großes Monster und neuen Main-Eventer aufbauen. Und zum anderen stehen die da jetzt mit The Shield, denken sich, okay, die möchten wir eigentlich auch groß aufbauen. Jetzt ist das Problem, Ryback möchten wir auf jeden Fall aufbauen und Shield möchten wir auch gerne aufbauen. Treffen aufeinander, was machen wir da? Ich tippe allerdings auch auf The Shield und ich denke auch, das wird so ausgehen, wie du das sagst, dass The Shield nicht Ryback pinnen werden, weil dann zerstören die sich gegenseitig und Ryback wird ja auch noch das Titelmatch gegen CM Punk bekommen. Wenn Ryback das verliert, dann macht es ja irgendwie nur Sinn, dass dann auch noch The Shield kommen, weil die sagen, okay, wir haben Ryback schon besiegen können. Dementsprechend werden Shield entweder Daniel Bryan oder Kane pinnen. Und mal sehen, was da noch passiert. Ich tippe auf jeden Fall auf The Shield. Ich bin mal gespannt, wie das läuft. Könnte spaßig werden auf jeden Fall. Technisch nicht super wahrscheinlich, wegen Ryback vor allem auch, aber auf jeden Fall ganz spannend. Ganz spaßig. Also ich bin gespannt auf TLC. Könnte einiges passieren. Also ich finde TLC auch ganz interessant. Ich finde auch gewagt, aber gut, dass man mal so ein Match zeigt, wo drei ganz Unbekannte und einer, der noch relativ neu ist mit Ryback, dass die dann mal, ich schätze mal, dass die den Main Event kriegen. Ja, denke ich, auf jeden Fall. Da könnte natürlich auch Cena Sigler sein, aber ich... Naja, das macht keinen Sinn. Das ist ein TLC-Pay-Per-View, da wird das TLC-Match auch in den Main Event kommen. Ja, fänd ich auch... Also finde ich eigentlich als Paarung besser als Cena gegen Ryback. Punk gegen Ryback, ja. Punk gegen Ryback, meine ich. Ja. Und da habe ich jetzt nur noch gelesen, dass das Punk gegen Ryback-Match wohl irgendwann im Januar bei einer Raw-Show nachgeholt wird. Ja, bei der Neujahrs-Raw, also bei der ersten Raw nach dem im neuen Jahr. Ja. Ja, ich finde diese Paarung auch gewagt, aber ich glaube, die wird auch funktionieren, weil Ryback zieht, glaube ich, ordentlich Beiß, auch wenn man das nicht glaubt. Und jetzt Ryback gegen diese drei Leute, die einen Angriff haben, ich glaube, da gibt es wirklich Leute, die sagen, okay, das muss ich unbedingt sehen. Und dann noch in einem TLC, ich glaube, das wird ziehen. Ich glaube, TLC wird wieder gute Beiß bekommen, genau wie Hell in a Cell. Ja, das finde ich auch interessant. Es erinnert mich ein bisschen an die Zeiten vom Ultimate Warrior, der ja technisch nun auch furchtbar schlecht war. Und der aber trotzdem extrem beliebt bei den Fans war und auch ganz, ganz gute Einnahmen und Merchandise-Verkauf und so weiter hatte. Ja, das sind diese Leute, die sonst die Pay-Per-Views nicht so kaufen und dann diesen Ryback sehen, der ja wirklich doch recht kräftig aussieht und so und da der macht schon Eindruck und sich dann sagen, ach, das ist interessant, da ist jemand, der kann die alle fertig machen und jetzt wird er von drei Leuten angegriffen und das interessiert Leute. Das ist interessant, aber es interessiert Leute und es funktioniert. Und das ist natürlich auch schön, wenn was genau funktioniert. Genau. So, und jetzt sind wir am Ende. Ja, also ich bin sehr gespannt auf TLC und wir werden das auch besprechen. Wir sind, man weiß nicht wann, aber wir werden es tun. Sieg im Tippspiel feiern. Ja, natürlich, ja. So, ja, Dropkick Drama 181, das war's. Wir wissen noch nicht, wann wir wieder da sind, aber wir kommen wieder. Ja, und dann würde ich an der Stelle schon mal Tschüss sagen allen Hörern. Viel Spaß dann bei TLC und allen nachfolgenden Weeklies und wir hören uns wieder. Tschüss!